auf der Straße sehen. Manche mit ihm zur Arbeit gehen. Im Anzug, fein und mit Krawatte. So steht er morgens auf der Matte. Doch in ihm drin ein deutscher Traum. Die anderen interessiert's kaum. Ohne Schande, Bearbeit für das Vaterlande. Bist du deutsch, dann ist das schön. Wenn nicht, sollst du nach Hause gehen. Scheiß Gedanken, schön zur Schau. Der Onkel ist ne tolle Sau. Ja, ein Nazi in der Uniform. Gestern braun und heute am Morgen. Da passt sich der Gesellschaft an. Zieht jeder Mann in sein Bann. Und wenn er dann ganz oben steht, ist es für uns längst zu spät. Der Mann im Schafspelz, dieses Schwein, schlägt den Kürbis auf andere ein. Die Polizei schaut doch nur weg, die kümmert das. Nur noch drin, der Manager, der Vorbereiter, lacht sich ein und macht uns weiter. Ja, ein Nazi in der Uniform, gestern braun und heute am Morgen. Er passt sich der Gesellschaft an, zieht jeder Mann in sein Bann. Und wenn er dann ganz oben steht, ist es für uns längst zu spät. Solange er noch nicht ganz oben steht, ist es für uns noch nicht.